4. Na, George, wie geht's denn? Soweit ganz gut. Deine Stimme klingt sauber und glockenrein hier unten. Wie klinge ich denn? Schrill. Einfach zu grell. Stehst du ganz dicht neben dem alten Kasten. Oh, entschuldige. Na, ich kann nur sagen, das ist ein entscheidender Schritt vorwärts. Die technischen Probleme sind so gut wie gelöst. Das heißt, wir haben den Experten ein Schnippchen geschlagen. Wir beide ganz allein. Wie viel Uhr ist es denn? Knapp 7.23 Uhr. Und welcher Tag? Man munkelt, es sei Freitag. Welcher Monat? Der Kältenacht zu urteilen, doch schon eher Dezember. Um welches Jahr? Um Himmels Willen, ich bitte um mehr Präzision, George. Ich kenne Leute, die behaupten, wir hätten das Jahr 1933 oder so. Und da es mittlerweile 7.24 Uhr sein dürfte und wir Freitag den 13. Dezember haben, muss ich mich jetzt langsam auf die Socken machen. Ich bin in einer halben Stunde mit Caroline im Lord Hood verabredet. Du kommst natürlich mit. Ausgeschlossen. George, gib dein Mönchsdasein doch einmal auf. Das ist doch langweilig auf die Dauer. Für dich vielleicht. Ich mache mir heute einen ruhigen Abend. Aber du hast doch allein im letzten Monat schon 100 ruhige Abende verbracht. Raffe dich auf, löse dich aus deiner Abgeschiedenheit für diesen einen Abend. Nein, tut mir leid. Ich weiß, als Gast sollte man sich etwas umgänglicher zeigen, aber du hast gesagt, ich soll mich wie zu Hause fühlen. Und das tue ich jetzt auch und mache genau das, was ich will. Mit anderen Worten, du schmökerst wieder die halbe Nacht in deinen blödsinnigen Wörterbüchern herum. Ach, komisch. Ich wohne hier, einen Stock über dir. Aber zu einer netten Unterhaltung zwischen uns will es einfach nicht kommen. Immer nur ein paar Sätze durch dieses komische Ding. Naja, morgen höre ich dann wieder von dir. Aber natürlich. Viel Spaß. Zeit fürs Abendessen. Wer ist da? Bin ich denn Longford? Ja? Wer sind Sie? Mr. George Longford? Ja. Was wollen Sie denn? Es tut mir furchtbar leid, wenn ich Sie noch störe, Sir, aber könnte ich Sie einen Moment sprechen? Ich bin gerade beim Abendessen. Oh, soll ich dann lieber später noch mal vorbeischauen, in einer Stunde oder so? Es ist ungemein wichtig, es dauert nicht lange, das verspreche ich Ihnen. Na, dann ist es schon besser, Sie kommen jetzt da rein. Dann haben wir es hinter uns. Moment mal. So, kommen Sie, bitte. Wie war doch Ihr Name? Ich fürchte, ich habe ihn nicht verstanden. Das liegt auf der Hand. Ich habe Ihnen meinen Namen noch nicht gesagt. Armstrong. Cyrus Sidney Armstrong. Ah. Ich kenne Sie nicht, oder? Nein, aber ich kenne Sie. Wie kommt das? Sie haben nichts dagegen, wenn ich mir etwas die Hände aufwärme. Es ist sehr kalt draußen. Selbstverständlich, bitte. Machen Sie sich bequem. Ah, das tut gut. Ich sage Ihnen, Sir, das ist eine beißende Kälte da draußen. In der Zeitung heißt es gerade 2 Grad über dem Gefrierpunkt. Wie ich sage, beißend die Kälte. So einer der Abende, an denen man gerne zu Hause bleibt. Nun, was darf ich Ihnen anbieten? Ich trinke Gin mit Wermut. Ihre Gastfreundschaft ist sehr schätzenswert, aber ich bin ein Mensch, der nie trinkt. Jedenfalls nicht, solange ich geschäftliche Dinge zu besprechen habe. Aber trotzdem, vielen Dank. So, das hätten wir. Nun also, Sie sagen, Ihr Name ist Armstrong. Cyrus Sidney Armstrong. Ah ja, und ich glaube, Sie sagten, Sie haben etwas sehr Wichtiges zu besprechen. Tatsächlich. Nun, eigentlich nichts wirklich Wichtiges, nein. Im Grunde genommen ist es überhaupt nicht wichtig. So. Wenn es also, wie Sie sagen, nichts Wichtiges zu besprechen gibt, warum sind Sie dann gekommen? Was kann ich für Sie tun, genau genommen? Es geht gar nicht so sehr darum, was Sie für mich tun können. Die Frage ist vielmehr, was ich für Sie tun kann. Oder soll ich es anders ausdrücken, Ihnen antun kann. Es tut mir leid, aber das klingt ziemlich beängstigend. Sie sind nicht etwa gekommen, um mich zu ermorden? Oder um mich zusammenzuschlagen oder irgend so etwas? Weswegen sind Sie hier? Um Sie mir mal anzuschauen. Ich schaue mir gern Leute an. Leute Ihres Schlages. Nun, ich nehme das als Kompliment. Aber wollen Sie nicht etwas deutlicher werden? Ich weiß nicht einmal richtig, wer Sie sind. Mein Name ist Sidney. Ja, Ihren Namen, den kenne ich mittlerweile. Aber wer sind Sie wirklich? Und woher haben Sie meinen Namen und meine Adresse? Haben wir uns irgendwann getroffen? Nun, Sie haben mich nie getroffen, aber ich Sie. Wie um alles in der Welt soll das zugegangen sein? Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. In der Schule nannten wir das eine terminologische Ungenauigkeit. Wir waren verrückt nach langen, vielsilbigen Wörtern auf meiner Schule. Sie nicht, auf Ihrer? Ich hätte, um genau zu sein, sagen müssen, ich habe Sie gesehen, aber Sie haben mich nicht gesehen. Ist das einleuchtender? Schon, ja. Aber wo hat das Ganze stattgefunden? Gar nicht weit von hier. Tatsächlich? Und wo genau? Wo sonst, wenn nicht in Shepherd's Market? In welcher Gegend von Shepherd's Market? Auf der Straße, in einem Haus oder wo? In einem Haus. Komisch. Ich kann mich nicht erinnern, in Shepherd's Market je ein Haus betreten zu haben. Sind Sie sicher? Absolut. Ich verabscheue das gesellschaftliche Leben. Ich wohne hier in dieser Gegend nur, weil ein Freund mich aufgenommen hat, bis ich eine eigene Wohnung gefunden habe. In welchem Haus sollte das denn gewesen sein? Einem sehr ungewöhnlichen. Sehr appetitlich, Ihre Sandwiches. Sie gestatten doch, hm? Ja, hören Sie, das ist mein Abendbrot. Sie sagten doch, machen Sie sich's bequem, oder nicht? Das sagt man so hin. Um ehrlich zu sein, Sie benehmen sich sehr merkwürdig. Man muss lernen, sich mit den Dingen abzufinden. Mir bleibt keine andere Wahl. Jedenfalls haben Sie ein Haus erwähnt, in dem Sie mich gesehen haben wollen, ohne dass ich Sie sah. Und Sie fügten hinzu, es sei ein sehr ungewöhnliches Haus gewesen. Genau. Und Sie wollen damit nicht etwa sagen, es handele sich um ein Bordell? Wenn Sie das andeuten wollen, kann ich Sie beruhigen. Diese Art Haus ist nicht nach meinem Geschmack. Nie gewesen. Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Derartige Fehler unterlaufen mir nie. Ich meinte kein Bordell. Und dann haben Sie bitte die Güte, mir mitzuteilen, was Sie meinten. Es wird langsam ermüdend. Mr. Longford, bleiben Sie locker und ruhig, wie ich. Also, na los, Mann, was ist? Es handelte sich nicht um ein Privathaus. Aha, also kein Privathaus. Was dann, ein Hotel? Nein, eine Kneipe. Oder um bei meiner Vorliebe für vielsilbige Wörter zu bleiben, eine gastronomische Einrichtung. Warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Verdammt nochmal, ich gehe ab und zu mal in ein Lokal, besonders in der Gegend von Shepherd's Market. Ja, ich weiß. In verschiedene, zu verschiedenen Gelegenheiten. Aber meistens in ein ganz bestimmtes an der Ecke. Das Black Miller. Alle Achtung, auf Anhieb. Ach Gott, verdammt. Warum konnten Sie nicht einfach sagen, dass Sie mich im Black Miller gesehen haben? Warum dieses ganze Drumherum-Gerede? Es ist gar nicht so sehr die Frage, dass ich Sie gesehen habe, sondern vielmehr die Frage, mit wem ich Sie gesehen habe. Oh? Und wer war das, wenn ich fragen darf? Eine bedeutende Person, eine sehr bedeutende Person. Jedenfalls für mich. Hören Sie, jetzt habe ich langsam genug. Ein Mädchen. Ein junges Mädchen. Fällt Ihnen da gar nichts ein? Eigentlich nicht. Mit welchem Mädchen unterhalte ich mich im Miller? Fällt mir im Moment keine einzige ein. Oh nein, doch! Moment mal! Ich kenne ein sehr hübsches Mädchen, mit dem ich mich manchmal unterhalte. Ja. Kennen Sie zufällig Ihren Namen? Ja, Brenda. Und den Nachnamen? Nein. Nein. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Darüber haben wir nie gesprochen. Ich habe Sie durch Freunde kennengelernt und die nannten Sie Brenda. Und da habe ich Sie auch Brenda genannt. Und sie nennt mich George. Ich weiß. Und wie finden Sie sie? Nett. Außergewöhnlich nett. Und sehr intelligent. Aber sonst nichts. Ich verstehe nicht. Würden Sie nicht sagen, sie ist sehr schön? Ja, sie ist sehr hübsch. Schön. Lieber Mr. Longford, war der Ausdruck, den ich gewählt hatte. Gut, ich stimme Ihnen zu, sie ist schön. Und mehr nicht? Was könnte das sein, mehr? Sie könnten hinzufügen, sie ist jungfräulich. Hören Sie. Mir ist da gerade etwas eingefallen. Sie glauben doch nicht, dass sich zwischen uns etwas abspielt, wie man so sagt. Ich kann Ihnen mein Ehrenwort geben, da ist nichts. Mr. Longford, Das schöne, jungfräuliche Mädchen, von dem wir sprechen, ist meine Schwester. Jungfräuliches Mädchen, na hören Sie mal. Stört Sie das Wort? Ich gebe zu, ich mag Ihre Schwester und ich würde mich auch gern weiterhin mit ihr unterhalten. Aber das ist auch alles. Ich kann Ihnen versichern, dass nichts von dem, was Sie offenbar zu vermuten scheinen, je stattgefunden hat. Ihre Verdächtigungen sind vollkommen absurd. Und wenn das alles ist, weswegen Sie hierher gekommen sind und worüber Sie reden wollten, dann sollten wir diese Unterhaltung jetzt schleunigst beenden. Ich habe mich auf einen ruhigen Abend gefreut. Mir scheint es am besten, wenn Sie jetzt ebenfalls nach Hause gingen und einen ruhigen Abend verbrächten. Ich meine, es ist doch alles Blödsinn, oder? Wissen Sie was? Ich glaube, ich lasse mich doch von Ihnen überreden und trinke einen Schluck. Nun, ich hole Ihnen was. Ich mache mir den Drink selbst. Gibt es hier auch einen Whisky? Ich hasse Gin. Ich finde, es geht nichts über einen guten Whisky mit einem Spritzer Soda. Mr. Armstrong, wissen Sie, dass diese Kostbarkeit sehr schwer aufzutreiben ist? Und ob ich das weiß? Und dass er nicht gerade billig ist? Das sind die wirklich guten Dinge nie. Oh, delikat, delikat. Das Beste, das ich seit langem getrunken habe. Warum fühlen Sie sich so angegriffen? Mr. Armstrong, bitte trinken Sie jetzt Ihr Glas leer und gehen Sie nach Hause. Sie sind ein ausgesprochen hübscher Mann. Es überrascht mich nicht, dass die Mädchen auf Sie fliegen. Gott verdammt! Was fällt Ihnen ein? Ich kann es nicht ausstehen, wenn man mich berührt. Nur was haben Sie dagegen? Das ist ein Zeichen echter Zuneigung. Napoleon soll seine Soldaten sehr oft in die Wangen gezwickt haben als Zeichen seiner Zuneigung. Sogar Nero, sofern er je in entsprechend guter Laune war. Ich interessiere mich sehr für Nero, Sie nicht? Mr. Armstrong, sind Sie wirklich hierher gekommen, um sich mit mir über Napoleon und Nero zu unterhalten? Warum nicht? Was stört Sie an einer interessanten Unterhaltung über große Männer? Warum können wir uns nicht in aller Ruhe unterhalten? Also gut. Vor allem wollen wir dabei friedlich bleiben. Ich würde sagen, Cricket spielen ist friedlich. Was halten Sie von den bisherigen Ausscheidungskämpfen? Nun, ich denke, wir haben uns ganz tapfer geschlagen. Mit wir meinen Sie England? Was sonst? Ich bin Australier. Für mich ist wir Australien. Australien hat das letzte Spiel unter ziemlich verrückten Bedingungen gespielt. Finden Sie nicht? Ich liebe verrückte Bedingungen. Man könnte bei Mondlicht spielen. Mit weißen Bällen. Das ist auf jeden Fall eine sehr originelle Idee. Es wäre alles ganz einfach, wenn der Mond schiene. Die Spieler müssten natürlich auch weiße Schläger haben und weiße Knieschützer. Einfach alles in weiß. Einverstanden. Die Zuschauer könnten auch in weiß kommen. Und die Schiedsrichter? Und wie wäre es mit weißen Bänken und einem weißen Pavillon? Genau, Sie haben es erfasst. Aber vielleicht machen Sie sich auch nur über die Idee lustig. Ich kann Leute nicht ausstehen, die sich über meine Ideen lustig machen. Mr. Armstrong, haben Sie vielleicht in letzter Zeit irgendwie unter Angstvorstellungen gelitten? Können Sie mir erklären, was Sie damit meinen? Ich will damit sagen, hat irgendetwas Sie aus dem Gleichgewicht geworfen? Irgendetwas, dessen wegen Sie vielleicht dann mal einen Arzt aufsuchen sollten? Ich meine, wäre es nicht vielleicht gut, wenn Sie jetzt nach Hause gehen und sich einmal lange und gründlich ausruhen würden? Sie wollen mir also unterstellen, ich sei verrückt? Nein, nichts derartiges. Das liegt mir fern. Ich versichere Ihnen, dass ich noch nie gesünder gewesen bin als in diesem Augenblick. Fast zu gesund, um mich wirklich wohl zu fühlen. Was soll das nun schon wieder heißen? Brenda. Lieber Gott, kommen wir endlich wieder darauf zurück. Ich genieße die Unterhaltung mit Ihnen, Mr. Longford. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ungebetene Gäste kann ich nicht ausstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie wirklich verrückt sind oder ob Sie mir tatsächlich etwas zu sagen haben. Aber wenn Sie mir etwas zu sagen haben, dann sagen Sie es jetzt und dann verschwinden Sie. Sonst werde ich geeignete Maßnahmen ergreifen. Was da sind? Die Polizei rufen, mit der ich dreimal die Neuen wähle. Dabei haben Sie freilich etwas übersehen. Das wäre? Mein lieber Mann, wie wollen Sie denn an das Telefon herankommen? Es steht doch dort drüben. Wie wollen Sie denn da hinkommen? Und selbst wenn Sie es erreichen, woher wollen Sie dann die Zeit nehmen, um dreimal die Neuen zu wählen, ehe ich Ihnen den Schädel einschlage? Also gut. Ich gehe und lasse sie im eigenen Saft schmoren. Mr. Longford, Sie würden doch nie die Tür erreichen. Ich wirke vielleicht ein bisschen schwerfällig, aber ich bin außergewöhnlich schnell. Wir werden diese Sitzung hier in aller Ruhe fortsetzen, nachdem Sie, Hübschling, mir noch einen großen Whisky mit ganz wenig Soda eingeschenkt haben. Von mir kriegen Sie keinen Tropfen. Sie werden das tun, was ich Ihnen sage. Scheren Sie sich zum Teufel. Also gut, dann hole ich ihn mir selbst. Lassen Sie diesen Whisky in Ruhe. Setzen Sie sich und seien Sie vernünftig. Ich denke ja nicht dran. Von Ihnen lasse ich mir nichts befehlen. Tun Sie, was man Ihnen sagt. Los! Setzen Sie sich endlich in diesen Sessel. Nun, es hat ganz den Anschein, als bekäme ich noch mehr Besucher. Gestatten Sie, dass ich nachsehe, wer es ist? Oh ja, ja, ja. Es ist besser, Sie gehen nachschauen. Danke. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Wo ist mein Sohn? Cyrus, lass die Schulter nicht so hängen. Steh gerade, Kopf hoch. Entschuldige, Mutter. Wie kommst du hierher? Ich kann mich nicht erinnern, Mutter. Das ist gelogen. Warum bist du hierher gekommen? Ich weiß nicht mehr. Du? Nein, ich sag die Wahrheit. Ich kam hierher, um mich mit Mr. Longford zu unterhalten. Habe ich dir nicht klipp und klar gesagt, du verlässt dein Zimmer nicht, bis ich wieder zurück bin? Ja. Was? Ja, Mutter. Halt dich gerade, Kinn hoch. Hör mir jetzt mal zu. Du gehst sofort zurück nach Hause in dein Zimmer und du bleibst dort, bis ich dich herauslasse. Ist das klar? Ja, Mutter. Und wenn du in deinem Zimmer bist, wirst du deine Übungen machen. Gründlich. Ja, Mutter. Sehr gut. Jetzt kannst du gehen. Moment. Entschuldige dich bei Mr. Longford. Tut mir leid, Mr. Longford. Gut, geh jetzt. Und du schaust nicht mehr zurück auf dem Nachhauseweg. Kein einziges Mal, ist das klar? Ja, Mutter. Mr. Longford, würden Sie mal das Licht ausmachen? Überall, ja? Ich habe langsam das Gefühl, ich bin in einem Narrenhaus. Sie sind wirklich in einer Art Narrenhaus, in einem sehr gefährlichen sogar. Aber ich werde Sie retten. Vielen Dank. Aber würden Sie... Ich erkläre Ihnen alles später. Tun Sie im Augenblick um Gottes Willen, was ich Ihnen sage. Also gut. Ich muss ganz sicher gehen, dass er gehorcht und sich nicht noch einmal umblickt. Wenn er es tut und sieht, dass ich ihn beobachte, dann bildet er sich ein, ich habe Angst. Dann verliere ich die Kontrolle. Jetzt ist alles in Ordnung. Sie können das Licht wieder anmachen. Gott sei Dank. Nun, wenn Sie mich jetzt vielleicht etwas aufklären könnten. Einen Augenblick. Ich fühle mich nicht recht wohl. Sie haben ja keine Ahnung, was mich das für eine Anstrengung kostet. Kommen Sie, setzen Sie sich. Kommen Sie. Sie geht's schon besser. Ich will versuchen, Ihnen das alles begreiflich zu machen. Worüber hat Cyrus denn mit Ihnen gesprochen, bevor ich kam? Oh, über vieles. Er sprach nicht zufällig über den Mond. Woher wissen Sie das? Hat er auch über seine Schwester gesprochen? Ja, allerdings. Das habe ich befürchtet. Brenda und der Mond. Beides zusammen. Es ist einfach... Ich höre. Erst müssen Sie mir noch eine Frage beantworten. Nach allem, was Sie durchgemacht haben, kommt sie Ihnen wahrscheinlich blödsinnig vor, aber ich muss sie stellen. Glauben Sie an den Mond? Natürlich. Er steht doch da oben. Nein, ich meine an seine Kräfte. Wenn Sie das nicht tun, hat es gar keinen Sinn, dass ich versuche, Ihnen zu erklären. Oh, bitte schauen Sie mich nicht so an, als ob ich den Verstand verloren hätte, bitte. Nach allem, was ich gerade für Sie erreichen konnte, müssen Sie mir glauben. Mit diesem Jungen. Ja, in seiner geistigen Entwicklung ist er noch ein Junge. Mein Junge. Gott sei's geklagt. Mrs. Armstrong, ich weiß, der Mond beeinflusst Ebbe und Flut, aber... Er hat noch andere Kräfte, schreckliche Kräfte. Kräfte, mit denen er über Menschen herrscht. Bitte, Mr. Longford, sagen Sie, dass Sie an den Mond glauben. Bitte sagen Sie es, glauben Sie an den Mond. Mr. Longford, glauben Sie an den Mond. Glauben Sie an den Mond. Beruhigen Sie sich doch. Es war unverzeihlich und beschämend. Ich stamme aus einer Soldatenfamilie. Hysterie, so etwas gab es bei uns nicht, aber wir befinden uns in der Gegenwart. Einer sehr gefährlichen Gegenwart, Mr. Longford. Glauben Sie, dass der Mond das menschliche Gemüt zu beeinflussen vermag? Das kann ich auf Anhieb nicht sagen. Es ist eine sehr komplizierte Sache. Sehr kompliziert. Haben Sie ein bisschen Ahnung von Psychiatrie? Ich habe mich flüchtig dafür interessiert. Dass ich Bescheid wüsste, kann ich nicht sagen. Es ist eine längst etablierte Tatsache, dass gewisse Menschen auf eine gefährliche Weise unter dem Einfluss gewisser Mondphasen stehen. Da bin ich eher skeptisch. Haben Sie eine Vorstellung davon, was die Psychologen unter einer Fixation verstehen? Ja, das ist eine Art Wahn. Völlig unerklärlich. Und manchmal auch gefährlich für andere. Mein Sohn hat eine sehr heftige und auch ins Gewalttätige tendierende Fixation. Und die richtet sich gegen Sie. Ach so. Ja. Etwas Ähnliches kam mir auch schon in den Sinn. Er glaubt, Sie hätten etwas gestohlen, was er über alles schätzt. Das habe ich schon vermutet. Ihr wahnsinniger Sohn denkt... Ich hätte seine Schwester verführt. Er ist nicht wahnsinnig, das ist der Mond. Es begann, als er 7 Jahre alt war. Nach unserer Hochzeit haben mein Mann und ich in Australien gelebt. Cyrus wurde wie sein Bruder Harry in der Nähe von Sydney geboren. Beide waren völlig normal, aber als Cyrus 7 wurde... Nun? Als er 7 war, da war er schon riesig. Seine Größe war irgendwie ausgefallen. Und auch seine Geburt war... Sagen Sie bitte, was geschah, als er 7 war? Es gab da einen Zwischenfall. Ja? Es war absolut erschreckend. Ein Zwischenfall mit einer Katze. Mein Mann hat ihn dafür verprügelt, erbarmungslos. Ich bin davon überzeugt, dass er es für das Beste hielt, aber das war ein schrecklicher Fehler. Solche Dinge kann man nicht mit Prügeln aus der Welt schaffen. Trotzdem schien es zu wirken, jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Und während der nächsten 7 Jahre war mein Sohn ein netter, lieber, angenehmer Junge, bis er wieder mit dem Mond einfing. Vor 7 Jahren hat sich etwas geändert. Er brachte seine Schwester mit dem Mond in Verbindung. Bis dahin hatte ich mir eingebildet, diese Zwischenfälle seien etwas vorübergehend. Es würde wieder besser. Und eine Weile schien es auch, als hätte ich tatsächlich recht. Mein Junge wurde ausgezeichnet für besondere Tapferkeit im Krieg. Sein Vorgesetzter war so begeistert von ihm, dass er ihn zu einem Elite-Regiment in Irland versetzen ließ. Und da geschah dann etwas so Abstoßendes, dass die Armee gezwungen war, ihn wieder hierher nach England zu schmuggeln. Wenn er die Unterstützung seines Vorgesetzten nicht gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich gelyncht worden. Aber schließlich hatte man ihm gewisse Dinge ja beigebracht, was das Verhören von Gefangenen anging und... Ja, das ist 7 Jahre her und jetzt... Er ist wieder besessen. Vom Mond und von seiner Schwester. Genau. Für ihn gibt es nur diese 2 Dinge, seine Schwester und der Mond. Manchmal denkt er offenbar, seine Schwester sei der Mond. Manchmal denkt er sogar, er sei Nero. Sie sind in Gefahr, Mr. Longford. Sie sind in einer schrecklichen Gefahr. Umso mehr gilt es jetzt, die Ruhe zu bewahren. Meinen Sie, dass ich unmittelbar bedroht bin. Nein, er hat mir gehorcht. Sie haben es ja selbst gesehen. Brenda ist in der Wohnung. Wenn irgendetwas schief läuft, ruft sie uns an. Als Sie auf die Untaten Ihres Sohnes zu sprechen kamen, haben Sie diese als abstoßend und erschreckend bezeichnet. Was hat er denn nun wirklich getan? Sie müssen es mir sagen, Mrs. Armstrong. Sie müssen, in meinem Interesse. Das Bekannte ist viel weniger erschreckend als das Unbekannte. Lassen Sie es mich so beschreiben. Sie sind in der Gefahr, verstümmelt zu werden und Schmerzen zu erdulden, die man keiner Menschenseele je zumuten sollte. Und selbst im Falle einer Genesung würden Sie wohl kaum den Wunsch haben, weiterzuleben. Jedenfalls wären Sie der Möglichkeit beraubt, sich als Mann zu fühlen. Genügt Ihnen das? Nun, es reicht jedenfalls. Warum haben Sie nie mit einem Arzt darüber gesprochen? Machen Sie mir bitte keine Vorwürfe. Schließlich bin ich seine Mutter. Ich glaubte an die Möglichkeit, dass er schließlich genesen würde. Heute weiß ich, dass das falsch war. Ich habe Angst. Ich bin völlig verzweifelt. Bitte helfen Sie mir. Wie sollte ich Ihnen helfen? Gehen Sie weg von hier. Irgendwo hin, wo er sie nicht findet. Nur für 2-3 Monate verlassen Sie London. Tauchen Sie irgendwo unter. Möglicherweise dauert es ja gar nicht so lange. Aber Sie müssen hier weg, rasch. Noch heute Nacht, wenn irgend möglich. Ich bitte Sie, packen Sie Ihre Sachen und gehen Sie. Ich kann nicht einfach packen und gehen. Zunächst einmal habe ich gar nicht das Geld dazu. Sie denken vielleicht, ich sei reich, weil ich hier wohne, aber ich bin nur zu Gast. Ich weiß, Sie haben es meiner Tochter erzählt. Und davon ganz abgesehen, ich kann meine Arbeit nicht für Monate im Stich lassen. Ich habe einen kleinen Elektroladen. Ich würde meine ganze Existenz aufs Spiel setzen. Und das bei der Wirtschaftslage in unserem Land? Nein, ist völlig ausgeschlossen. Es muss auch andere Möglichkeiten geben, der Gefahr auszuweichen. Was wollen Sie tun? Nun, zunächst ist es ja nicht völlig ausgeschlossen, dass ich allein mit ihm fertig werde, wenn er mich überfällt. Haben Sie eine Ahnung? Er ist bärenstark. Und er erhielt eine Spezialausbildung von Fachleuten. Bei einer Eliteeinheit, ich weiß. Also gut, über mir wohnt mein Freund. Zu dem könnte ich ziehen. Dann wären wir zu zweit. Gegen ihn? 2 sind da nicht genug. Und wenn Sie zur Arbeit gingen, wären Sie trotzdem allein. Schauen Sie, dort steht ein Telefon. Rufen Sie die Polizei an. Lassen Sie ihn überwachen. Polizei? Das geht nicht. Ja, was soll das heißen, das geht nicht? Ich brauche Schutz. Dafür ist die Polizei doch da. Das Beste ist, ich rufe gleich selber an. Das hat keinen Zweck. Ich würde alles ableugnen. Warum denn das? Mein armer, unglücklicher Junge soll sein Leben nicht in irgendeinem grauenhaften Gefängnis oder in einer Anstalt fristen. Ich bin seine Mutter, Mr. Longfellow. Wenn Sie die Polizei rufen, sage ich, Sie hätten alles erfunden. Und dann werden Sie noch viel schlechter dran sein als jetzt. Verzeihen Sie mir bitte. Aber ich bin seine Mutter. Und Sie haben immer die passende Antwort parat, was? Oh, Mr. Longford, wir müssen doch versuchen, uns gegenseitig zu helfen. Leuchtet Ihnen denn das nicht ein? Es gibt nur eine Lösung. Sie müssen hier weg, sofort. Sagen Sie doch ja, ich flehe Sie an. Ich kann nicht. Selbst wenn ich alle meine Ersparnisse zusammenraffen würde. Ich kann doch nicht einfach meine Arbeit aufgeben. Was ist mein Leben? Meine Zukunft? Sie haben Ersparnisse? Sehr bescheiden. Warum fragen Sie? Aus keinem besonderen Grund. Kommen Sie, Mrs. Armstrong, das kaufe ich Ihnen nicht ab. Was hat Sie dazu gebracht, mir diese Frage zu stellen? Nichts hat mich dazu gebracht, gar nicht. Ich finde es allmählich ermüdend, wie Sie immer wieder Dinge andeuten, ohne zu erklären, was Sie damit meinen. Jetzt sagen Sie endlich, was Sie sich überlegt haben. Also wenn Sie darauf bestehen, mein Gott... Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es einmal so weit kommen würde. Kann ich ganz offen und direkt... Ich bitte darum. Sie haben von bescheidenen Ersparnissen gesprochen. Wie bescheiden sind denn Ihre Ersparnisse? 223 Pfund. Soll das heißen, Sie haben tatsächlich so viel? Sie sprachen doch von bescheidenen Ersparnissen. Und 223 Pfund sind ja nicht gerade ein Vermögen, oder? Ja, für Sie vielleicht nicht. Da Sie nun über meine Ersparnisse genau Bescheid wissen, Mrs. Armstrong... Sehen Sie in dem Geld einen Ausweg? Ja. Und so viel muss das Ganze ja nicht einmal kosten, lassen Sie mich überlegen. Ich brauchte alles in allem 190 Pfund. Harry, mein ältester Sohn, bringt 70 zusammen. Ich kann eine Schiffspassage für mich und Cyrus nach Australien bekommen. Harry arbeitet bei einer Reederei. Er weiß, wie man zu billigen Passagen kommt. Was uns bisher fehlte, war das restliche Geld. Ich habe um ein Wunder gebetet und jetzt ist es eingetreten. Harry ist in Liverpool. Er telegrafierte, dass er zurückkommt. Vielleicht ist er schon da. Dann könnten wir uns schon morgen auf die Reise machen. Denken Sie nur, morgen Abend um diese Zeit werden Sie ihn los. Wieso sind Sie so sicher, dass er mitkommt, wenn er so sehr auf mich fixiert ist? Er will ja fahren. Das hat mit dem Mond zu tun. Sein zweiter Vorname ist Sydney. Und er sagte immer, wenn ich nur den Mond über Sydney aufgehen sehe, dann ist all mein Kummer vorbei. Davon ist er überzeugt. Wenn ich also damit einverstanden wäre, Ihnen das Geld zu geben... Nein, nicht geben. Sie werden es zurückbekommen. Leihen Sie uns einfach das Geld und Sie sind frei. Nun, wie finden Sie das? Das scheint ein guter Ausweg. Aber sehr enthusiastisch klingt das nicht. Ist das Geld irgendwie investiert? Wie die Dinge liegen, habe ich es bar zur Hand. Warum sind Sie dann so skeptisch? Bin ich das? Ich habe nur nachgedacht. Ich glaube, Sie fürchten, dass Sie Ihr Geld nicht zurückbekommen. Nein, es ist nur so, ich habe mir das alles sehr mühselig zusammengespart. Und da... Meinen Sie nicht, dass ich das hier zutiefst beschämend finde? Können Sie sich nicht vorstellen, was mich das kostet, über diese Angelegenheit auch nur zu sprechen? Das können Sie gar nicht. Und da Sie offenbar an meiner Ehrlichkeit zweifeln, ich gehe jetzt. Ich überlasse Sie ganz Ihren eigenen Mitteln und Wegen. Die Konsequenzen müssen Sie selber tragen. Ich habe alles getan, aber, um Ihnen zu helfen. Aber hören Sie, Mrs. Armstrong. Selbstverständlich habe ich Vertrauen zu Ihnen. Wann wollen Sie das Geld? Wenn Sie morgen Abend reisen wollen? Das muss nicht sein. Es gibt ja fast täglich Passagen. Es tut mir leid, wenn das unhöflich klingt, aber ich finde, je schneller Sie aus meinen Augen verschwinden, desto besser. Sie können das Geld sofort haben. Soll ich es holen? Nein, das Ganze muss auf geschäftlicher Grundlage abgewickelt werden. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber Sie müssen Ihre Sicherheiten haben, schriftlich. Das kann Harry erledigen. Könnten Sie das mit ihm besprechen, morgen in aller Frühe? Er müsste jetzt eigentlich zu Hause sein. Du lieber Gott, das ist bestimmt Brenda. Lassen Sie mich... Also gut. Ja? Brenda, Schatz! Oh mein Gott. Was? Ja, ich weiß, aber bitte reg dich doch nicht so auf. Ich verstehe kein Wort. Ist das alles? Gut. Aber bleib jetzt bitte ganz ruhig und hör mir zu. Ich gehe ihm entgegen und fange ihn ab. Nein, ich komme mit ihm zurecht. Keine Angst, ich schicke ihn wieder zurück. Ich muss jetzt auflegen, es kommt auf Sekunden an. Guter Gott, jetzt ist es also doch passiert. Was denn? Es ist das erste Mal in seinem ganzen Leben, dass er mir nicht gehorcht. Und jetzt ist er auf dem Weg hierher. Er kommt wieder hierher? Wir dürfen keine Zeit verlieren, wir sind in höchster Gefahr. Ich muss meinen Einfluss auf ihn zurückgewinnen. Sie müssen genau das tun, was ich Ihnen sage. Ja, aber... Schließen Sie sich ein und gehen Sie nicht ans Fenster und vor allem nicht an die Tür, wenn es klingelt. Wenn ich ihn sicher zu Hause habe, werde ich noch einmal zurückkommen. Damit Sie wissen, dass ich es bin, machen wir ein besonderes Klingelzeichen aus. Ich klingle dreimal, dann eine Pause, dann wieder dreimal, dann eine lange Pause und abschließend noch dreimal. Haben Sie das verstanden? Ich glaube schon. Dreimal, dann Pause, dann... Zu spät? Gott, muss er gerannt sein. Wie? Lassen Sie mich nachschauen, gehen Sie zurück. Nun? Er hat ein Stück Eisenrohr ins Küchenfenster geworfen. Ist es möglich, dass er an der Fassade hochkommt und ins Fenster steigen kann? Bei seinem Gewicht? Noch möglich ist alles, aber sicher sehr schwierig. Die Regenrinne ist ziemlich morsch. Gut, dann ist noch nicht alles verloren, wenn wir schnell handeln. Wenn alles klappt, bin ich in einer Viertelstunde zurück? Charles, bist du's? Verraten, mein Junge. Bist du denn nicht ausgegangen? Du hast vergessen, den Apparat abzuschalten. Nach unserer Unterhaltung vorhin. Wirklich? Ist das schlimm? Es schadet dem Rührer. Aber was schlimmer ist, jeder kann dich belauschen. Wieso bist du nicht fortgegangen? Caroline hat mich heute versetzt und da bin ich langsam wieder nach Hause getrudelt. Habe den Apparat bei mir angeschaltet und wollte gerade zu dir runterrufen. Da schlug es mir auch schon entgegen, wie Meereswellen. Was schlug dir entgegen? Das Geschrei von Mrs. Armstrong, ihre Tirade vom Mond. Eigentlich wollte ich gleich wieder abschalten, aber dann hatte ich plötzlich das Gefühl, dass da irgendetwas nicht stimmt. Was hast denn du für einen Eindruck? Na, ich bin nicht sehr begeistert bei dem Gedanken, mich von diesem Rohling terrorisieren zu lassen. Das Küchenfenster hat er eingeworfen. Und gut die Hälfte meiner Ersparnisse wird draufgehen, so wie die Dinge jetzt liegen. Siehst du keinen Grund zu einer gewissen Besorgnis? Das schon. Wenn man das Ganze für bare Münze nimmt. Warum sollte ich die Sache nicht ernst nehmen? Solche Psychopathen gibt es schließlich. Du hättest ihn sehen sollen, diesen Sohn. Das glaube ich dir. Vielleicht sind sie ja tatsächlich echt. Aber trotzdem. Ich habe einen Bekannten bei Scotland Yard. Du musst sie aufhalten, George. Zögere die Sache hinaus. Unter allen Umständen. Zeige Misstrauen, suche Streitpunkte, spiele mit ihnen, aber halte sie auf, bis du was von mir hörst, ja? Und wie höre ich von dir? Die Dame wird ungeduldig. Geh, mach ihr auf. Alles in Ordnung. Ich habe ihn lauernd in einem Hauseingang entdeckt, wie erwartet. Und das Beste, mein Harry ist zurück. Und er hat sich sofort aufgemacht, um mich bei der Suche nach Cyrus zu unterstützen. Darf ich die Herren miteinander bekannt machen? Das ist Mr. Longford, Harry. Mr. Longford, mein Sohn Harry. Sehr erfreut. Erfreut, Sie kennenzulernen, Mister. Was haben Sie mit Cyrus gemacht? Ich befahl ihm, zurückzugehen. Er hat mir bisher immer gehorcht, aber heute Nacht, in diesem Hauseingang vorhin, da spürte ich einen Augenblick lang, ich bin ihm nicht ganz gewachsen. Aber dann erwachte in mir irgendeine Kraft und er gehorchte schließlich. Ich kann Ihnen da nicht so ganz folgen. Sie machen ein so skeptisches Gesicht, Mr. Longford. Glauben Sie denn nicht, dass was auch immer geschieht, dass es dort droben jemanden gibt, der dafür sorgt, dass alles schließlich in Ordnung kommt? Ich glaube an jemand da oben. So gut wie Sie, Mrs. Armstrong. Noch mehr als Sie, möglicherweise. So. Ich werde jetzt am Küchenfenster Wache halten, falls Cyrus doch zurückkommen sollte. Harry ist über alles im Bilde, Mr. Longford. Mit ihm können Sie die geschäftlichen Einzelheiten besprechen. Nun, Mr. Longford, das war wieder mal ganz meine Mutter. Mit Geschäften will sie nichts zu tun haben. Sie haben nicht viel Ähnlichkeit mit Ihrem Bruder, was? So sagt man. Aber Ihre Bemerkung bezieht sich nicht auf mein Aussehen, oder? Wie? Entschuldigen Sie. Sie meinen das Auftreten, ne? Grob gesagt, finden Sie mich ordinär. Ein Hinterwäldler aus der Wildnis Australiens. Ja, ja. Aber Kumpel, geht es doch zu. Ich bitte Sie. Sie haben ja recht. Ich hatte eine harte Kindheit. Mein Alter war ein Spinner. Ich musste meinen eigenen Weg gehen und er hat mir nur Steine vor die Füße geschmissen. Es ist wirklich zum Lachen, wenn man bedenkt, dass ausgerechnet Cyrus, der uns alle ruiniert hat, Papas Liebling war. Brenda ist eine Dame und Cyrus, solange er normal ist, spielt den feinen Herrn, aber wir sollten dann vielleicht jetzt langsam zum Geschäftlichen kommen, finden Sie nicht? Nun, das liegt ganz bei Ihnen. Wenn ich Liebmütterlein richtig verstanden habe, sind Sie gewillt, uns auszuhelfen. Mit 120 Pfund, ja. Ich soll mit 70 schmutzigen Pfunden bluten, insofern Pfunde schmutzig sein können, die man im Schweiße seines Angesichts verdient und zusammengekratzt hat. Für mich ist das viel Geld. Vergessen wir das. Ich habe meinen Anteil dabei. Wollen Sie ihn sehen? Das ist völlig überflüssig. Ganz wie Sie meinen. Wenn das hier jetzt nicht zu undelikat klingt, dürfte ich fragen, wo Sie Ihr Geld haben. In der Küche. Aber dort ist natürlich ein Safe. Ja, ja. Wo man es am wenigsten vermutet und so, ja. Das leuchtet mir ein. Also, quälen wir uns heute Abend noch durch die ganze Agonie oder wollen Sie es sich erst noch einmal überlegen? Warum wollen Sie sich diese Ausgabe machen? Verschwinden Sie und Sie ersparen sich eine Menge Ärger. Aber das kann ich nicht. Ich habe das Ihrer Mutter bereits erklärt. Okay, Kumpel, okay. Es ist nicht meine Beerdigung. Sie haben ein mitfühlendes Herz. Sowas ist selten heutzutage. Von Cyrus nichts zu sehen. Nun? Seid ihr schon zu einem Ergebnis gekommen? Im Prinzip ja. Ein paar Einzelheiten müssen noch geklärt werden. Hm. Ja, es bleibt zu überlegen, zahle ich heute Abend? Oder überschlafe ich das Ganze noch einmal, wie Ihr Sohn es mir vorgeschlagen hat? Ach, bin ich froh, dass er das getan hat. Fühlen Sie sich nicht zu irgendetwas gedrängt. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. So, ich gehe jetzt. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass wir uns je wieder begegnen. Und so möchte ich Ihnen auf jeden Fall von ganzem Herzen danken, Mr. Longford. Oh, Mr. Longford, Sie sind so grausam behandelt worden und Sie haben sich benommen wie ein Gentleman, wie ein wirklich guter Mensch. Und ich bin eine unglückliche Frau. Gott segne Sie. Nein, nein, lassen Sie mich, auf alle Fälle. Und wenn Sie meinen, dass es besser ist? Ganz sicher, ich habe immer Angst. Hallo. Ja? Ja. Wer ist denn am Apparat? Moment. Ein Mr. Fackerson. Kennen Sie ihn? Wer? Ach so, ja. Selbstverständlich. Aber was will der denn von mir zu dieser nachtschlafenden Zeit? Der klingt etwas seltsam. Meinen Sie nicht, das wäre besser? Nein, nein, nein. Lassen Sie mich mit ihm sprechen. Hallo? Ronny? Ja, ja. Nur zu. Ja, du klingst, als hättest du schon ein paar Infos. Also gut, weiter. Im Ernst? Um Gottes Willen. Gute Nacht. Haben Sie irgendwie Ärger? Ich hoffe, es ist nicht Schlimmes. Schlimmer konnte es gar nicht kommen. Dieser Trunkenbold hat alles verdorben. Heißt das etwa, Sie sind in Geldschwierigkeiten? Nein, viel schlimmer. Es handelt sich um eine Grundstücksangelegenheit, in der ich mich engagiert habe. Aha. Aber bringen wir mal unser Problem hier zum Abschluss, damit ich mich dann um diese andere Sache kümmern kann. Sie können das Geld sofort haben, vorausgesetzt, Sie lassen mich dann auch endgültig in Frieden. Können Sie mir versprechen, dass ich nie wieder etwas mit einem Mitglied Ihrer Familie zu tun haben werde, sobald Sie das Geld haben? Wenn Sie unbedingt darauf bestehen. Ich muss darauf bestehen. Ich hole das Geld. Es ist in der Küche. Setzen Sie sich. Es dauert nicht lang. Einen Einblick in Ihre Lohnsteuerpapiere. Ich verlange nur, dass Sie jetzt endlich gehen. Sie und die ganze Familie Armstrong. Armer Mr. Longford. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Sie sich jetzt fühlen. Das Beste ist, wenn wir beide ganz unauffällig verschwinden, Sie allein lassen, damit Sie sich etwas erholen. Aber natürlich werden Sie noch von mir hören, weil das Geld ja zurückbezahlt werden muss. So, komm, Harry! Einen Augenblick noch. Ich möchte, dass Sie beide einmal von sich hören. Wie meinen Sie das? Sie sollen sich zuhören. Sich selbst. Ihrem jüngeren Ich. Jünger? Wieso? Um ungefähr 30 Minuten, als Sie hier sprachen, in diesen vier Wänden. Mr. Longford, ich fürchte, Sie sind im Augenblick etwas durcheinander. Wir müssen nun wirklich gehen. Sie müssen unbedingt zuhören. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Bist du soweit, Charles? Ja, alter Junge. Einen kleinen Augenblick noch. Wer ist woher kommt das? Diese Stimme? Aus dem Radioapparat. Es ist die Stimme meines Freundes, Sir Charles. Es handelt sich um eine faszinierende neue Erfindung. Sie werden aus dem Staunen nicht mehr herauskommen, Mrs. Armstrong. Ihre eigene Stimme zu hören. Alles, Wort für Wort, was Sie vor einer halben Stunde hier gesagt haben. Hier, in diesem Zimmer. Können wir? Ja, ich habe die Stelle gefunden. Sehr wohl, Flut. Aber er hat andere Kräfte, schreckliche Kräfte. Kräfte, mit denen er über Menschen herrscht. Bitte, Mr. Longford, sagen Sie, dass Sie an den Mond glauben, bitte sagen Sie es, sagen Sie es, glauben Sie an den Mond. Aufhören! Hören Sie mich! Schluss damit! Aufhören! Schluss! Wer ist denn da eigentlich, wenn ich fragen darf? Ich bin nur der Kerl vom oberen Stock. Man könnte freilich auch sagen, der eine da oben, wenn Ihnen das lieber ist. An den glauben Sie doch. Ob Sie mir glauben oder nicht, ich kann Ihnen nur sagen, ich habe jedes Wort, das Sie während der letzten Dreiviertelstunde gesprochen haben, hier aufgenommen. Auf Platten. Das war ziemlich anstrengend. Aber trotzdem habe ich die Zeit gefunden, noch etwas anderes zu tun. Nein, bitte, Charles, lass mich das erklären. Mein Freund hatte außerdem noch die Zeit, einen Bekannten bei Scotland Yard anzurufen. Mr. Farquharson, der ekelerregende Trunkenbold, den Sie zunächst am Apparat hatten, Mrs. Armstrong. Ihm ging es darum, mir mitzuteilen, dass ich Sie beide auf jeden Fall noch ein paar Minuten hier festhalten muss, bis die Polizei da sein kann. Charles, sind Sie da? Darauf kannst du wetten. Die ganze Mondbande auf einen Schlag. Sie sind gerade unterwegs, um den lieben Cyrus in Gewahrsam zu nehmen. Dank unseren elektrotechnischen Spielereien. Ihr widert mich an mit euren schamlosen Quälereien, auf die es euch noch mehr ankommt als aufs Geld. Und ihr sucht sie euch aus, eure armen Opfer. Menschen wie mich, die gegen Gewalt und Sadismus einfach nicht aufkommen und schließlich auf alles eingehen, nur um euch wieder loszuwerden. Worauf warten wir noch? Kommen Sie! Cyrus, mach ihn fertig! Zeig ihm mal, was du kannst! Keine schlechte Idee, Vera. Gar keine so schlechte Idee. Oh mein Gott! Was ist denn da los? Cyrus ist hier! Harry und Cyrus sind eine Person. Und Sie sind auch prompt drauf reingefallen. George, um Himmels Willen, schau, dass du da rauskommst. Die Tür ist abgeschlossen und den Schlüssel habe ich in der Tasche. Ich warne Sie. Halt die Klappe, Scheißkerl, von der Radiostimme. Lassen wir uns nicht einschüchtern. Los jetzt, sei, mach ihn fertig. Also, kommen Sie her. Sie erbärmlicher kleiner Scheißer. Ich habe gesagt, herkommen. Ja. Also doch folgsam, was? Gut, sehr gut, mein Kleiner. Ich bin doch gerne folgsam, Cyrus. Nenn du mich nicht Cyrus. Warum nicht Cyrus? Cyrus. Als ihre angebliche Mutter mir erzählt hat, was für grauenvolle Dinge sie den Leuten schon angetan haben, hatte ich wirklich Angst. Nicht so sehr Angst vor ihnen, als vor diesen Andeutungen. Nicht ein einziges Mal kam sie darauf zu sprechen, was sie denn nun wirklich getan haben könnten. Aber ich glaube einfach nicht, dass Sie so schrecklich sind, Cyrus, wie Sie immer tut. Sie bauscht das alles nur auf. Oh ja, Sie sind ein kräftiger Kerl, Cyrus. Viel kräftiger als ich. Aber ich kaufe Ihnen trotzdem nicht ab, dass Sie bei einer Eliteeinheit gedient haben. Ich verabscheue jede Art von Gewalt. Aber ein paar Dinge habe ich auch gelernt. Beispielsweise das. Tat es weh? Das sollte es. Man nennt das Jiu-Jitsu. Mit mir haben Sie wirklich den Falschen erwischt. Erstens hatten Sie Pech mit dem Apparat hier. Der hat rein zufällig alles zu Protokoll genommen. Und zweitens sind Sie bei mir an einen geraten, der das, was Ihre angebliche Mutter so nachdrücklich von Ihnen behauptet, tatsächlich beherrscht. Gut gemacht. Hast also doch eines bei mir gelernt, womit die Geschichte glücklicherweise zu Ende wäre. Oh nein, Charles, noch nicht. Kommen Sie her, Mrs. Armstrong. Schauen Sie, ich habe hier ein kleines Messer. Es ist scharf und sehr spitz. Nein! Ich werde es ein paar Mal ganz langsam über Ihr noch erstaunlich gut erhaltenes Gesicht ziehen. Halt still! Wenn man von einer Soldatenfamilie abstammt wie Sie, muss man auch Schmerzen ertragen können. Schließen Sie jetzt die Augen. Den Kopf zurück. Sei, Hilfe, nur Hilfe! Keine Angst, das ist Bluff. Du bluffst doch. Nein, Charles, ich bluffe nicht. Du hast keine Ahnung, was da so alles tief in mir schlummert. Glaubt ihr an die Hölle? Die Hölle ist voll nackter, panischer Angst. Die wirkliche Hölle heißt Angst. Und Geschäftsreisende in Sachen Angst muss man zum Teufel jagen und ihnen die Angst in die eigenen widerlichen Gesichter drücken. Hilf mir, Sly! Gott, hilf mir doch! Er wird Ihnen bestimmt nicht helfen. Und Cyrus ebenso wenig. Was, alter Junge? Sie bluffen. Das spüre ich. Sie sind gar nicht der Typ. Ich werde euch jetzt zeigen, wie falsch ihr liegt in jeder Hinsicht. Was hat er gemacht? Um Himmels Willen, sag mir, was er gemacht hat! Gar nichts. Ich hab dir doch gesagt, das ist alles Bluff. Lüg mich doch nicht an. Ich spüre die Schnitte. Was hat er gemacht? Bist du taub? Nichts. Doch. Und zwar ganz einfach. Damit. H2O gefroren. Sowas nennt man Eis. Die treusorgende Mutter dachte, sie spürte das Messer in ihrem Gesicht. Das ist bei geschlossenen Augen das gleiche Gefühl. Hast du auch Angst gehabt, Charles? Etwas schon. Wo hattest du plötzlich das Eis her? Aus meiner Limonade. Aber warum hast du das gemacht? Ich dachte, ihr kann eine eigene Erfahrung in Qual und Foltern nicht schaden. Ich hoffe nur, sie wissen jetzt, was sie ihren Opfern angetan haben. So. Und jetzt raus hier! Ich habe nur den einen Wunsch, dass Sie vor Gericht nicht so leicht davonkommen. Raus! Also, ich wäre in 1000 Jahren nicht auf die Idee gekommen, dass du zu so etwas fähig bist. Du hast diese beiden auch nicht unmittelbar erlebt. Du warst nicht gezwungen, einen Abend mit ihnen zu verbringen und dich von ihnen quälen zu lassen. Diesen Leuten muss man zeigen, dass auch unser einer zu so etwas fähig ist, wenn man ihn zum Äußersten treibt. Jedenfalls haben sie dir deinen netten, ruhigen Abend gründlich verdorben. Nur unterbrochen. Soll das heißen, dass du dich jetzt hinsetzen willst mit deinem Glas Milch und deinem Lexikon und so tun, als ob nichts gewesen wäre? Na, man könnte vielleicht noch ein bisschen Musik dazu machen. Ich soll der Teufel holen. Übrigens, was die Musik angeht, die Kusilitzki-Platten sind gekommen. Dann leg einer auf, Charles. Klingt nicht schlecht. Passt genau zu meiner Stimmung. Das dachte ich mir. Ich höre von dir, übliche Zeit, morgen früh. Selbstverständlich. Ach, Charles? Ja? Vielen Dank für alles. Keine Ursache. Gute Nacht, alter Junge. Gute Nacht. Drohung bei Mondlicht. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalstück von Patrick Hamilton. Funkbearbeitung Edine Prignitz. Die Personen und ihre Darsteller waren George Longford, Jürgen Hensch, Sir Charles Waterbury, Eberhard Esche, Cyrus und Harry Armstrong, Otto Sander, Mrs. Armstrong, Gudrun Ritter. Schnitt Holger Klimchen, Ton Dietmar Hagen. Regieassistenz Stanka Koseva. Regie Klaus Zippel. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks 1992.